Erster, dies ist ein Lied von David für den Musikleiter. Zweiter, ein dummer Mensch sagt, es gibt keinen Gott. Diese Menschen sind schlecht. Keiner von ihnen tut gute Dinge. Dritter, Gott schaut vom Himmel auf die Menschen. Er sucht einen klugen Menschen. Er sucht jemanden, der nach Gott fragt. Vierter, alle Menschen sind böse geworden. Keiner tut mehr gute Dinge. Es gibt keinen einzigen guten Menschen. Fünfter, wissen die bösen Menschen gar nichts? Sie machen mein Volk kaputt. Sie beten nicht zu Gott. Sechster, dort haben sie große Angst. Aber es gibt keinen Grund. Gott macht die Feinde kaputt. Gott will sie nicht mehr. Siebte, Hilfe für Israel kommt vom Berg Zion. Gott hilft seinem Volk. Dann freuen sich Jakob und Israel sehr.